von meinem Leben bist. Und es auch nie warst. Du bist zwar ein Soldat, du ziehst für mich nicht in den Krieg, nicht mal für einen Tag. Wusste immer, wie man Mama, doch nicht Papa malt. Weil ich rabenschwarz, du warst nicht da. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wo du lebst. Ich weiß nicht mal mit wem. Ich weiß nicht, wie du liebst. Ich weiß nicht, wie du riechst. Du bleibst ein Mosaik. Du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wo du.